الحرب وضد الجيش. No war, no army. No à la guerre, no à l'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savoce higher. Militarisme higher. Nie vojna, nie vojsko. Ni vojna, ni armia. No à la guerre, no à los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Beim 16. antimilitaristischen Podcast im Oktober 2018 geht es um die Installation neuer Raketensysteme in Südkorea, Climate Engineering, also Manipulation des Klimas, um die Klimakatastrophe angeblich abzumildern und die NATO-Aufrüstung in der Ostsee. In unserem ersten Interview mit Claudia Heidt schauen wir nach Südkorea. Ehe wir zu den Raketensystemen kommen, wollen wir noch einen weiteren Aspekt beleuchten. Hallo Claudia, wir wollen uns jetzt mit Südkorea befassen und sitzen in Südkorea sehr viele Leute im Gefängnis aus erstaunlichen Gesetzesgründen. Was ist denn da genau eigentlich die Grundlage für? Also erstmal hallo. Der wichtige Kontext, den man vielleicht wissen muss, ist, dass seit Ende des Koreakrieges 1953 bis heute kein Friedensvertrag existiert und de facto sich der Norden und der Süden und die USA immer noch in einem Kriegszustand befinden. Und in diesem Kontext des Kriegszustandes gibt es teilweise Gesetze, die nach Kriegsrecht funktionieren, wo quasi ein kleiner Verdacht, dass man dem Gegner unterstützen könnte, dazu führt, dass es wie Hochverrat behandelt wird und Menschen im Gefängnis landen. Das führt zum Beispiel dazu, dass ein relativ berühmter Politiker, Lee Seok-hee, seit 5 Jahren im Gefängnis sitzt, obwohl er nichts anderes gemacht hat, als im Parlament dafür einzutreten, dass es soziale Gerechtigkeit geben sollte und dass man Friedensverhandlungen mit dem Norden durchführen sollte. All das wurde ihm dann schon konstruiert als Hochverrat und er wurde zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Das ist der eine Punkt. Und der nächste Punkt ist, dass es wegen dieses Kriegsrechts bisher keine Möglichkeit gibt, Kriegsdienst zu verweigern. Das heißt, junge Menschen, die sagen, ich will nicht ins Militär, landen im Gefängnis. Und das im schlimmsten Fall bis zu 2 Jahre. Und das Interessante ist, dass das oberste Gericht in Südkorea nach sehr, sehr langen Kampagnen und Gerichtsprozessen nun erklärt hat, es müsse endlich ein Gesetz erlassen werden, was es ermöglicht, den Kriegsdienst zu verweigern. Und obwohl diese Entscheidung gefällt worden ist, sitzen diejenigen, die aktuell den Kriegsdienst verweigern, trotzdem immer noch im Gefängnis. Also da gibt es auch im Süden noch eine ganze Menge zu tun, bevor sowas wie freie Meinungsäußerung und ganz normale Forderungen wie die nach Friedenspolitik wirklich, sagen wir mal, rechtssicher passieren können. Trotzdem gibt es eine Art Hegemonie in der Bevölkerung, die darauf drängt, dass Friedenspolitik und auch Verhandlungen mit dem Norden stattfinden sollen. Bei allen klar ist, wenn es zum Krieg kommt, dann wird das sehr, sehr hohe Opfer in der Bevölkerung im Norden, aber vor allem eben auch im Süden nach sich ziehen. Und deswegen ist der Wunsch nach Frieden und nach Verhandlungen und nach einer Entspannungspolitik riesengroß. Aber eben wie gesagt, diejenigen, die sich engagieren dafür, leben im momentan noch in einer ziemlichen Rechtsunsicherheit. Korea war eine Diktatur bis 89, glaube ich. Und die BRD hatte ja immer gute Handelsbeziehungen mit Südkorea, oder? Genau. Also wenn in Deutschland über Diktatur und Korea geredet wird, meinen alle den Norden und vergessen völlig, dass der Süden eben auch bis weit in die 80er Jahre hinein diktatorisch war. Und ja, die haben nicht nur gute Handelsbeziehungen, sondern Südkorea gilt auch als ein Land, was den NATO-Mitgliedern gleichgestellt ist und in das deswegen ohne irgendwelche Probleme Rüstung exportiert werden darf, obwohl es ein Spannungsgebiet ist. Die guten Beziehungen sind so hervorragend, dass im Gebäude, in dem die deutsche Botschaft ist, dem sogenannten Deutschen Haus, auch die Büros der führenden deutschen Unternehmen sind, die in Südkorea ihre Geschäfte machen. Also manchmal hat man das Gefühl, diese deutsche Botschaft ist einfach so eine Art erweiterte Handelsvertretung für die deutsche Industrie. Und deswegen interessiert eigentlich nicht wirklich, ob da wirklich Demokratie herrscht, sondern es interessiert nur, ob das Geschäftsklima gut ist. Und angesichts der Tatsache, dass die Rahmenbedingungen für zum Beispiel gewerkschaftliche Aktivität relativ schlecht sind, ist es natürlich für die Wirtschaft ziemlich gut, dort aktiv zu sein. Was für konkrete Militärhilfe, Militärlieferungen wird von der BRD dann oder von hiesigen Firmen dorthin verkauft? Das Verrückte ist, obwohl das Ganze, wie ich schon sagte, ein Spannungsgebiet ist, hat Deutschland schon seit vielen Jahren regelmäßig auch offensive Rüstungstechnologie nach Südkorea verkauft. Das sind unter anderem U-Boote, die quasi die gesamte Meeresfläche rund um die koreanische Halbinsel zu einem Schlachtfeld machen können. Und zum Zweiten werden momentan Taurus-Raketen, das sind Cruise Missiles, verkauft nach Südkorea. Und diese Taurus-Raketen haben eine Besonderheit, die können auch tiefe Bunker durchdringen. Die haben einen Sprengkopf, den irgendwelche Militaristen Mephisto benannt haben. Und das ist auch genauso gemeint im Sinne von, dieser Sprengkopf kann die Hölle bringen und erzeugen. Das ist ein Sprengkopf, den so meines Wissens nach nur die deutsche Industrie herstellt. Der hat diese wirkliche Besonderheit, dass man ihn vorher programmieren kann, wenn ich weiß, es gibt ein Tunnelsystem, ein Bunkersystem mit vier verschiedenen Ebenen, dann kann dieser Sprengkopf so programmiert werden, dass ein Teil der Sprengladung die erste Tunneldecke durchschlägt und dann tiefer in den Bunker die zweite, die dritte oder die vierte Tunneldecke durchschlägt und dass die eigentliche Sprengladung erst in der vorher definierten Ebene zur Wirkung kommt. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, quasi feindliche Regierungen, die sich in Bunker zurückgezogen haben, trotzdem auszulöschen. Und in diesem Kontext spielen diese Taurus-Raketen die zentrale Rolle in allen Kriegsszenarien, die geübt werden, in Kriegen, die zwischen dem Norden und dem Süden gedacht und geplant sind. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt, aber das Wahnsinnige ist eben, dass die deutsche Regierung genau solche Szenarien durch die Lieferung überhaupt erst ermöglicht. Und es ist nicht nur so, dass der Stil geliefert wird, sondern diese Taurus-Raketen spielen auch eine zentrale Rolle in der Kriegspropaganda im Süden, wo auch Propagandafilme erzeugt werden, in denen dann die Taurus-Raketen auftauchen und Bilder aus Pyongyang, also der Hauptstadt des Nordens, und gezeigt wird, wie ein Krieg möglich ist, auch um Angst und Schrecken gegenüber der Bevölkerung im Norden zu erzeugen. Das heißt, diese deutschen Lieferungen ermöglichen nicht nur eine theoretische Kriegsfähigkeit des Südens, sondern sie werden auch propagandistisch ausgeschlachtet. Dass in so einem Kontext einfach weiter geliefert wird, also es ist noch längst nicht alles geliefert und möglicherweise noch weitere Bestellungen getätigt werden, die dann von der deutschen Regierung wieder abgenickt werden, finde ich einen absoluten Skandal. Die deutsche Regierung sollte für mich Friedensverhandlungen fördern und nicht den Krieg fördern. Und um was für ein Handelsvolumen handelt es sich hier? Schlussendlich geht es summarisch in den letzten Jahren um Milliardenbeträge. Also um viel Geld für deutsche Rüstungsunternehmen. Die Rüstungskontrolle ist dadurch einfach im Endeffekt obsolet, dass Südkorea der NATO angegliedert ist. Also als der NATO gleichgestellt betrachtet wird. Beziehungsweise es gibt ja dieses Konzept der globalen NATO, in dem Länder wie Australien, Neuseeland, eben aber auch Südkorea oder seit kurzem Kolumbien so behandelt werden, als wären sie Teil der NATO. Und in gewisser Weise kann man deswegen auch sagen, es gehört zur NATO oder ist zumindest assoziiert an die NATO. Und die Bundesregierung könnte immer sagen, wir exportieren nicht. Das ist ja eine politische Entscheidung, aber es ist eben die politische Entscheidung, genau das nicht zu machen. Nach der Musik folgt der zweite Teil des Interviews zu Südkorea mit Claudia und hier schauen wir, welche weiteren Raketensysteme dort installiert werden. Musik.

Hat das Klima-Engineering große Nebenwirkungen und Risiken? Darauf gehe ich eben in diesem Text auch ein. Klingt jetzt alles erstmal irgendwie spannend und toll vielleicht für manche Leute, aber das Erschreckende ist halt, dass alles erstmal noch ganz viel Unsicherheiten mit sich bringt, aber gleichzeitig, also man ist es überhaupt nicht klar, ob es wirklich so funktioniert, und gleichzeitig aber halt auch zusätzlich noch viele Risiken, also einfach mögliche Gefahren. Ozeandüngung könnte zur Folge haben, dass eben, wenn da zu viel gedüngt wird, der Bereich abstirbt, dass da kein Leben mehr ist, weil eben dieses Phytoplankton so ein Algenwachstum bedingt hat, das dann zu viel Sauerstoff verbraucht und dann halt alles stirbt. Und das könnte natürlich ein aus Versehen passieren, im Sinne von, oh, wir haben da jetzt uns verrechnet, aber es könnte natürlich auch mit Absicht passieren, wenn diese Technologie existiert. Wer hindert denn einen feindlich gesinnten Staat, einem anderen Staat kurz so das Meer vor der Küste so zu düngen, dass da keine Fischbestände mehr leben können? Also das ist eine Idee, wie das eben schon in diese militärische Richtung abdriften könnte. Mit den Bäumen, der risikoarmste Vorschlag, die Gefahr von Konflikten mit Lebensmittelproduktion einher. Das heißt, wenn man ganz viele Flächen jetzt irgendwo aufkauft und Bäume pflanzt, die Bevölkerung vor Ort könnte so Preisschwankungen für Lebensmittel irgendwie ausgesetzt sein, was eben ja zu Lebensmittelknappheit und Armut und sogar Unruhen führen könnte, weil halt die Leute nicht mehr Zugang zu Lebensmitteln haben wie davor. Diese stratosphärische Aerosolinjektion, also sagt man zu diesen künstlichen Vulkanausbrüchen, das ist so das mitunter am meisten diskutierte, aber hat noch krassere Nebenwirkungen. Und zwar ist eigentlich jetzt schon absehbar, dass wenn man das anwenden würde, dass es nicht nur einfach ein bisschen kälter würde auf der Erde, sondern dass es massive Änderungen im Regenfall gäbe, sodass bestimmte Regionen auf der Welt einfach viel trockener würden und andere Regionen würden viel heftigere Regenfälle kriegen. Es könnte sein, dass der Monsun in Asien einfach dadurch quasi ausbleibt. Das heißt, sind alles Auswirkungen auf die Lebensumstände der Leute, die massive Folgen haben, im Sinne von Dürren, Überschwemmungen, Ernteausfällen. Ja, also man ist sich quasi sicher, dass das ganz unterschiedliche regionale Auswirkungen hat, dass halt immer Gewinner und Verlierer geben wird von so einer Maßnahme. Und das Ganze unter dem Vorwand, wir wenden jetzt das große Übel einer sogenannten Klimakatastrophe ab. Also du befürchtest, dass es zur klimatischen Kriegsführung genutzt werden kann? Genau, auch diese Aerosolinjektion, Solar Radiation Management, könnte verwendet werden für einfach so im Sinne von, ich mache mir jetzt das Klima, wie ich als Staat mache mir das Klima, das am besten ist für mich, und nehme in Kauf, dass andere Staaten negative Auswirkungen dadurch haben. Das wäre jetzt dann noch keine aktive Kriegsführung damit, aber es wäre halt quasi, ja, ich mache damit Geopolitik und provoziere Konflikte. Der andere Staat, der dadurch negativ betroffen ist, könnte im Zuge dessen sagen, nein, ich will das nicht, und verschiedene Optionen wählen, also zum Beispiel ja erstmal den diplomatischen Weg oder auch Wirtschaftssanktionen versuchen zu verhängen, aber halt im letzten Ende vielleicht auch eine militärische Intervention als letzten Ausweg sieht. Das heißt, ich würde sagen, die eigentliche klimatische Kriegsführung ist vielleicht auch denkbar, aber für mich ist erstmal das hinten angestellte, weil ich sehe halt ein ganz großes Konfliktpotenzial. Es kann zu Krieg kommen, wenn man das anwendet. Also noch gar nicht mal so weit, dass man das eben mit der Absicht, Krieg zu führen, anwendet, sondern einfach nur, dass es infolge dieser Anwendung zu Kriegen kommen kann. Aber die Unterscheidung, ob das jetzt quasi mit böser Absicht getan wurde oder nur aus egoistischen Gründen, wird immer schwer sein. Das Ganze, worüber wir jetzt sprechen, ist ja im Forschungsstadium gerade, genau, oder? Genau, genau. Und wer forscht da in der Bundesrepublik zum Beispiel daran? Da gibt es verschiedene Institute, die schon daran forschen, auch jetzt zum Teil gefördert durch die Bundesregierung. Also es gab schon 2009 ein großes Experiment, das auch dann medial damals die Runde gemacht hat. Und zwar ging es da eben um diese Ozeandüngung, und das war so eine Kooperation mit Indien. Aber ansonsten gibt es jetzt aktuell gerade so Projekte. Es ist immer schwer zu entscheiden, ob es quasi um die Entwicklung geht oder nur um die Folgenabschätzung. Aber beteiligt an solchen Geschichten sind zum Beispiel so das Max-Planck-Institut für Meteorologie, das Kiel-Earth-Institut oder das Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Aber es gibt auch Forschungen, die jetzt explizit auf die Risiken und möglichen negativen Folgen abzielt. Das muss man schon auch sagen. Also das ist jetzt nicht so eindeutig, dass die Forschung, die jetzt daran passiert, ist noch in sehr frühem Stadion, aber es ist echt nicht klar, ob es denn jetzt schon auch in Richtung Forschung und Entwicklung geht. Aber es gibt zum Beispiel auch verschiedene Projekte von Energiekonzernen wie Vattenfall, E.ON und RWE, gerade zu diesem Carbon Capture and Storage. Das ist auch noch eine interessante Idee. Das ist dieses Absaugen von CO2 aus der Abluft von Kraftwerken. Das fänden die natürlich ganz toll. Aber es gibt auch seitens E.ON einen Versuch, mit dem CO2 irgendwie so Algen zu züchten, dass man dann wiederum in Biokraftstoff umwandeln könnte. Also das heißt, es gibt auch schon seitens der Industrie Bestrebungen, an dieser Forschung teilzuhaben. Und wo gibt es eine Beteiligung der Bundeswehr? Die Bundeswehr ist jetzt noch nicht direkt in der Forschung beteiligt. Anders ist es in den USA. Die Bundeswehr hat aber quasi schon einen Bericht zu dem Stand der Forschung und zu dem Stand der Situation gemacht. Der ist auch schon ein Weilchen alt, also von 2012. Er wurde vom Planungsamt der Bundeswehr durchgeführt. Sie geben einfach quasi ihre Einschätzung zu diesem Thema ab und sind zwar der Meinung, dass die militärische Manipulation des Klimas höchst unwahrscheinlich sei, aber sehen es durchaus als Möglichkeit, dass ein Streitkräfteeinsatz bei einem Climate Engineering bedingten Konfliktfall zustande kommen könnte. Gleichzeitig sind sie natürlich auch der Meinung, ja, man müsste jetzt genau beobachten, was entsprechende Staaten, die wohl besonders prädestiniert sind für Climate Engineering, was die so treiben, und man muss ja quasi immer auch irgendwie eine Handlungsoption haben. Das heißt, sie befürworten schon auch Forschung im Sinne von, ja, wir verstehen dann besser, was die anderen vorhaben. Aber ich kann mir persönlich auch gut vorstellen, dass es schnell in die Richtung geht, wenn die wirklich jetzt das anwenden, müssen wir dem ja auch was entgegensetzen können. Das heißt, wir müssen auch diese Technologien haben. Das liest man aber so eher zwischen den Zeilen dieses Forschungsberichts. Können wir da noch einen kurzen Schlenker in die USA machen? Ja, können wir gerne machen. Also ich finde die insofern spannend, weil da wird eben diese Verstrickung zwischen Industrie und Militär noch offensichtlicher, weil da einerseits in dieser Forschung Menschen wie Bill Gates beteiligt sind, die da viel Geld reinstecken. Andererseits auch verschiedene Gruppen, die sogenannte Jason Group, die von einerseits WissenschaftlerInnen besetzt ist, die gleichzeitig auch fürs Militär forschen. Es gibt auch noch einen anderen Bericht von sehr militärnahen Organisationen, die schon ihre Meinungen dazu geäußert haben und quasi schon so Handlungsvorschläge an das US-Militär gegeben haben. Und sind zum Teil sogar auch Rüstungskonzerne mit drin, die bekannt sind durch die Drohne Eurohawk oder auch Global Hawk. Und die haben zum Teil schon auch irgendwie so Kostenvoranschläge für Climate Engineering Maßnahmen gemacht. Also da ist so, in den USA ist diese ganze Verstrickung zwischen Rüstungskonzern, Industrie, Militär und Climate Engineering Forschung deutlich offensichtlicher. Ja. Und die sind da dementsprechend auch weiter vorangeschritten. Also da geht es schon viel mehr um, wie entwickelt man das, was natürlich sehr erschreckend ist. Ja. Ja, und insgesamt ist natürlich völlig abgedreht, anstatt einfach das CO2 zu reduzieren, sich zu überlegen, wie man militärisch hinterher noch das Klima dann wieder zurückmanipulieren kann. Zurück ist auch so eine Sache, weil es geht dann eigentlich schlussendlich gar nicht um ein Zurückmanipulieren, sondern einfach um das Erschaffen eines neuen Klimas. Also anstatt jetzt die Reduktion von Emissionen voranzutreiben, geht es einfach darum, sogar ein neues Klima zu schaffen, also vor allem, wenn man jetzt von diesem Solar Radiation Management Sachen spricht. Und ich finde es auch bezeichnend, wenn man jetzt die Emissionen reduzieren wollen würde, müsste man ja auch das Wirtschaftssystem umkrempeln. Es gab ja Versuche, das mit irgendwelchen marktbasierten Lösungen wie dieser Emissionshandel oder so zu lösen oder halt auch mit grüner Technologie, aber schlussendlich bis jetzt hat sich da noch kein Erfolg eingestellt. Das heißt, meine persönliche Einschätzung ist, dass man da halt irgendwie auch dieses Wirtschaftssystem ändern müsste, aber da haben natürlich dann die ganzen Staaten was dagegen und favorisieren voraussichtlich dann die Erhaltung des Status quo, die eben durch so eine Climate Engineering Anwendung gegeben ist. Also es geht eigentlich dann nur darum, so, ja, wir wollen nicht unser Verhalten ändern, wir wollen so weitermachen wie bisher,